Letztes Wochenende in Wiel auf dem besetzten Platz, der ist immer noch besetzt. Da. Da habe ich ein paar Leuten aus Elsässischen und Kaiserstuhldörfern erzählt, dass ich hierher fahre und was hier los ist. Und die haben ja auch ziemlich viel mitgekriegt über Spanien und vor allem, was in Euskadi passiert, interessiert sie. Da haben die gesagt, wenn ich hierher fahre, soll ich auch ein Lied aus Wiel singen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Sie würden die Sache im Baskenland eigentlich nicht über das, was sie aus Zeitungen oder Flugblättern erfahren, verstehen, sondern über ihre eigenen Erfahrungen. Von daher verstehen Sie den Freiheitskampf des baskischen Volkes sehr gut von Ihren eigenen Erfahrungen, auch wenn das nicht dasselbe ist. Also, das ist Brücke-Lied. Muss man natürlich, wie die Basken baskisch singen werden, muss man das auch in der Sprache singen, die dort gesprochen wird. Ich übersetze mal kurz. Es geht über eine Brücke, die eine Grenzbrücke ist zwischen Sasbach und Markolsheim, die immer benutzt wird zum Besetzen der Plätze auf beiden Seiten vom Rhein und die eben keine Grenze für die Bevölkerung dort ist, sondern etwas Verbindendes, eine Brücke. Wie im Kampf erklärt, das Volk zusammenkehrt, das heißt so viel wie Pueblo unido jamás será vencido auf Deutsch. Kunsch rief auf Markelse, Kunsch wird Bruck, mal süffe in Freundschaft, süß noch ein Schluck. Hüret freuet Studenten sind dabei, mal schwätze um Sätze und gehen nicht in Knie. Im letzten Jahr bin ich noch als Jurist im Elses g'si, beim Isarheimer Schuckott und beim Instertaler Weh. Ein Fremder bin ich g'si mit meiner Sprache und meinem Galt, wo Kilometer frisst und wo halt alt die Kirchli zählt. Hit ist verwandeln, mein Händ abwandeln, mein Kampfe miteinander ums Lave. Beim Kampfe immer klärt, das Volk zusammenkehrt, sonst verrecket du nicht nur Trave. Kunsch rieber in Wieler Wald, Kunsch über Druck, mein Süffe in Freundschaft, süß noch ein Schluck. Hüret freuet Studenten sind dabei, mein Schwätze um Sätze und geh nicht in Knie. Im letzten Jahr ist die noch denkt, Schwabe wäre letzt. Die käme mit Kanonen auf Stroß, Beuern auf Metz. Schwabe bliebe, Schwabe sie, keilen gut Nacht. Schwabe sie düs Uniform und Ise Stiefel gemacht. Hit ist verwandelt, mein Hen abwandelt, mein Kampfe miteinander ums Lave. Im Kampfe immer klärt, dass das Volk zusammenkehrt, sonst verrecket du nicht nur Trabe. Rieber, Gang, Nieber, das ist bloße Bruck. Grenzer, wie kommen aus dem Rhein, ein Schluck. Sind die von der Giftbrehe quälen im Gesicht? Erzähl mir denn eine ganz alte Geschichte. Es hätte mal eine Zeit gegeben, wo wir blind gewesen sind. Es hätte mal eine Zeit gegeben, wo wir taub gewesen sind. Es hätte mal eine Zeit gegeben, wo wir stumm gewesen sind. Es hätte mal eine Zeit gegeben, wo wir Knecht gewesen sind. Hit ist verwandelt, mein Hen abwandelt, mein Kampf miteinander ums Lave. Beim Kampf immer klärt, das Volk zusammenkehrt, sonst verrecket du nicht nur Trabe.